Und nicht ganz unpolitisch. Zumindest manchmal. Manchmal mache ich auch einfach nur ein paar bunte Außenaufnahmen, wo man dann irgendwelche Vögel in irgendwelchen Bäumen sitzen hört, die dann ordentlich vor sich hin zwitschern. Und ja, manchmal lasse ich mich über Politiker aus oder über irgendwelche technischen Geräte, die nicht das tun, was ich von ihnen erwarte, dass sie tun sollen. Das sind dann gerne auch mal Computer. Ja. Oder irgendwelche anderen Geräte. So. Okay, meine Waschmaschine hat mich noch nicht im Stich gelassen, aber ansonsten. Ja, all das und noch viel mehr, was mir halt jeweils dann gerade einfällt, gibt es auf dem Kompott zu finden unter kompott.podshow.com. Oder, wenn man das lieber Englisch aussprechen will, kompott.podshow.com. Oder so ähnlich.